Erst als Esra betete und weinend vor dem Tempel Gottes seine Sünden bekannte, versammelte sich eine sehr große Gruppe von Israeliten um ihn, darunter Männer, Frauen und Kinder, denn auch das Volk weinte sehr stark. Zweiter dann sprach Sechania, der Sohn Jehiels, aus der Familie Elam, zu Esra: Wir haben gegen unseren Gott gesündigt, weil wir fremde Frauen aus diesem Land geheiratet haben, aber es gibt noch Hoffnung für Israel. Dritter, deshalb lasst uns jetzt unserem Gott versprechen, alle diese Frauen und ihre Kinder wegzuschicken, wie es mein Herr und diejenigen, die Gottes Gesetz achten, beschlossen haben, und wir werden nach dem Gesetz handeln. Vierter, steh auf, denn diese Aufgabe ist deine Verantwortung, und wir werden dir helfen, sei mutig und handle. Fünfter, daraufhin stand Esra auf und ließ die Anführer der Priester, der Leviten und ganz Israel schwören, dies zu tun, und sie schworen. Sechster, dann verließ Esra den Platz vor dem Tempel Gottes und ging in das Zimmer von Johanan, dem Sohn Eliasibs. Dort verbrachte er die Nacht, ohne zu essen oder zu trinken, denn er war sehr traurig wegen der Sünde der Exilanten. Siebter, danach wurde in Juda und Jerusalem befohlen, dass sich alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, in Jerusalem versammeln sollten. Achter, wer am dritten Tag nicht erscheinen würde, wie es die Anführer und wichtigen Männer beschlossen hatten, dessen gesamtes Eigentum würde weggenommen, und er selbst würde aus der Gemeinschaft der Exilanten ausgeschlossen werden. Neunter, so versammelten sich alle Männer aus Juda und Benjamin am dritten Tag in Jerusalem, es war der 20. Tag des 9. Monats. Das ganze Volk saß auf dem offenen Platz vor dem Tempel Gottes und zitterte wegen der Sache und des starken Regens. Zehnter, dann stand Esra, der Priester, auf und sagte zu ihnen: Ihr habt gesündigt, indem ihr fremde Frauen geheiratet habt, und habt so die Schuld Israels noch größer gemacht. Elfter, deshalb bekennt jetzt eure Sünde vor dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen, indem ihr euch von den Bewohnern des Landes und den fremden Frauen trennt. Zwölfter, die ganze Gemeinde antwortete laut und sagte: Wir müssen tun, was du gesagt hast. 13. Aber das Volk ist groß, und es ist Regenzeit, so dass wir nicht draußen bleiben können. Diese Aufgabe kann auch nicht an einem oder zwei Tagen erledigt werden, weil wir in dieser Sache viel Schuld auf uns geladen haben. 14. Deshalb sollen unsere Anführer für die ganze Gemeinde zusammenkommen, und alle Männer in unseren Städten, die fremde Frauen geheiratet haben, sollen zu einer bestimmten Zeit kommen, zusammen mit den wichtigen Männern und Richtern ihrer Städte, damit wir den Zorn unseres Gottes in dieser Angelegenheit von uns abwenden können. 15. Nur Jonathan, der Sohn Asahels, und Jaseja, der Sohn Tikwas, waren dagegen, und Mesulam und der Levit Sabtai unterstützten sie. 16. Die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten taten dies. Und Esra, der Priester, wählte Männer aus, die Familienoberhäupter waren, alle namentlich genannt, sie trafen sich am ersten Tag des 10. Monats, um die Sache zu untersuchen. 17. Sie beendeten die Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen geheiratet hatten, bis zum ersten Tag des 1. Monats. 18. Unter den Priestern, die fremde Frauen geheiratet hatten, waren folgende, aus der Familie von Jeschua, dem Sohn Josadaks, und seinen Brüdern, Masia, Elisa, Jarib und Gedalia. 19. Sie versprachen, ihre Frauen wegzuschicken und einen wieder als Opfer für ihre Schuld zu geben. 20. Aus der Familie von Immer, Hanani und Sebadia. 21. Aus der Familie von Harim, Masia, Elia, Semaja, Jehiel und Usia. 22. Aus der Familie von Paschur, Eljoenai, Masia, Ismail, Netanel, Josabat und Eleasa. 23. Von den Leviten waren es Josabat, Shimei und Kelaja, der auch Kelita genannt wurde, Petashia, Juda und Elisa. 24. Von den Sängern, Eliasib. Von den Torwächtern, Salum, Telem und Uri. 25. Von den anderen Israeliten, aus der Familie von Parosch, Ramja, Jesia, Malchia, Miyamin, Eliasar, Malchia und Benaja. 26. Aus der Familie von Elam, Matanja, Sachaja, Jehiel, Abdi, Jeremot und Elia. 27. Aus der Familie von Satu, Eljoenai, Eliasib, Matanja, Jeremot, Sabbat und Aziza. 28. Aus der Familie von Bebai, Johanan, Hanania, Sabai und Adlai. 29. Aus der Familie von Bani, Mesulam, Maluch, Adaya, Yashub, Sheal und Jeremot. 30. Aus der Familie von Pahatmob, Adna, Kelal, Benaja, Maseja, Matanja, Bezalel, Binui und Manasse. 31. Und aus der Familie von Harim, Elisa, Jesia, Malchia, Semaja, Simeon, 32. Benjamin, Maluch und Shemaja. 33. Aus der Familie von Haschum, Mattenai, Matata, Sabbat, Eliphelet, Jeremai, Manasse und Shimei. 34. Aus der Familie von Bani, Madai, Amram, Uil, 35. Benaja, Betja, Kiluhi, 36. Banja, Meremot, Eljasib, 37. Matanja, Matata, Yasai, 38. Bani, Binui, Shimei, 39. Shelemja, Nathan, Adaya, 40. Machnatbai, Shashai, Sharai, 41. Azarel, Shelemja, Shemaja, 42. Salum, Amaya und Josef. 43. Aus der Familie von Nebo, Jael, Matitya, Sabbat, Sebina, Yadai, Joel und Benaja. 44. Alle diese Männer hatten fremde Frauen geheiratet, und sie schickten sie zusammen mit ihren Kindern weg.